Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Inspektor? Inspektor? Oh, entschuldigen Sie, ich bin eingeneckt. Ja, es tut mir leid, dass ich Sie wecken muss. Wo sind wir? In York? York ist längst hinter uns. Wir fahren gerade in Redford ein. Wo soll ich Sie absetzen? An der Station, wenn Sie so gut sein wollen. Wie viel Uhr ist es denn? Ja, es ist kurz vor 11. Übrigens, ich erwarte ein Päckchen an die Adresse der Polizeistation. Es müsste bald eintreffen. Was Wichtiges? Ja, das ist eine Probe von den Rückständen aus der Grube, die im Garten des verschwundenen amerikanischen Professors gefunden wurde. Als ich von John O'Groats aus mit dem Kommissar telefonierte, erwähnte er, dass es unterwegs sei. Was hat er denn zu der Nachricht über Sir William gesagt? Ja, er war verblüfft, aber sehr erleichtert. So. Wird man Sie jetzt nach London zurückrufen? Ja, schon, möglich ist es, aber hoffentlich nicht. Ich bin noch durchaus nicht am Ende mit diesem Fall. Sir William und Ross sind zwar wiedergefunden, aber wie der Minister neulich selber sagte, wir stehen noch vor zu vielen offenen Fragen. Guten Abend, bitte geben Sie mir meinen Schlüssel. Guten Abend, Dr. Gotch. Hier bitte sehr. Der Schlüssel. Danke. Guten Abend. Oh, Dr. Gotch. Ja? Eine junge Dame wartet auf Sie. Weiß auf mich? Ja, schon seit einiger Zeit. Ich habe jetzt zwar gesagt, ich wüsste nicht, wann Sie zurückkommen, aber sie wollte doch warten. Sie sitzt im Salon. Soll ich Sie verständigen? Nein, danke. Ich gehe selbst. Ach, Sie, Miss Lomax. Guten Abend. Sie sind also der geheimnisvolle Besuch. Guten Abend, Dr. Gotch. Beinahe kann man schon sagen, guten Morgen, ja, was? Und nehmen Sie es mir bitte nicht übel, dass ich so spät noch komme, aber ich musste Sie noch sprechen. Was gibt's denn? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, ich... Was ist denn? Ist etwas passiert? Oh mein Gott, Sie zittern ja. Nein, nein, ich... Ich glaube, erst bestelle ich Ihnen mal was zu trinken. Nein, wirklich nicht. Ich möchte... Zur Beruhigung. Nein, bitte nicht. Sagen Sie mal, was hat Sie denn so aus der Fassung gebracht? Na, nun kommen Sie. Erzählen Sie mir alles in aller Ruhe. Also gestern Abend, Dr. Gotch. Ja? Ich bin ziemlich früh zu Bett gegangen. Aber ich konnte nicht schlafen. Alles, was in der vorigen Woche passiert war, ging mir wie wild im Kopf herum. Ja, das verstehe ich. Und schließlich bin ich wieder aufgestanden und hinuntergegangen. Ich wollte mir irgendetwas Warmes zu trinken machen, um besser einzuschlafen. Ich habe den Kessel aufgestellt und dann das Fenster geöffnet, weil es so dumpf in der Küche war. Und in dem Augenblick, da habe ich es wieder gehört. Das Geräusch, dieses Sirren. Was denn? Gestern Nacht? Wie lange hat es angehalten? 15 oder 20 Sekunden vielleicht. Und dann hörte ich in der Entfernung jemand um Hilfe rufen. Wen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Mann. Das ist sonderbar. Und dann setzte dieses Geräusch wieder ein. Ich bin hinaufgelaufen und habe meinen Vater geweckt. Aber inzwischen war alles schon wieder still. Ja, ja, ja. Vater meinte, ich hätte es mir nur eingebildet. Ich solle mal schnell wieder schlafen gehen. Als erstes heute Morgen habe ich Sie angerufen, aber Sie waren ja nicht da. Wir konnten leider nicht vor heute Morgen nach Pentlands Carry übersetzen. Deswegen musste der Inspektor und ich gestern in John O'Groats übernachten. Sie sehen so müde aus. Wahrscheinlich war es wieder eine vergebliche Fahrt. Nein, das möchte ich nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Wir haben nämlich gefunden, was wir suchten. Wie? Ja. Sie? Ja, ja. Sie haben Sir William Stacy gefunden? Ja, und David Ross. Nicht möglich. Doch, doch, doch, doch. Zu unserer größten Überraschung, ja. Wir haben sie gefunden. Heil und gesund? Durchaus, ja. Aber was tun Sie auf dieser kleinen Insel? Sie schreiben ein Buch. Jedenfalls behaupten Sie das. Ist das die ganze Erklärung, die Sie vorzubringen hatten? Ja, ich fürchte, heute Abend dürfen Sie mir nicht mehr sehr viele Fragen stellen. Dafür ist es zu spät. Wollen wir morgen zusammen zu Mittagessen. Gern. Sagen Sie, wie kommen Sie jetzt eigentlich noch nach Ogdin zurück? Oh, ich finde bestimmt ein Taxi am Bahnhof. Naja, vielleicht auch nicht. Kommen Sie, ich fahre Sie lieber nach Hause. Nein, bitte nicht. Das ist bestimmt nicht möglich. Doch. Ich bringe Sie nach Hause. Noch etwas Kaffee, Miss Lomax? Gern, danke. Nette Idee, unser Mittagessen heute. Das war rein egoistisch. Sie sind ein so guter Zuhörer. Sagen Sie bitte, Miss Lomax, was halten Sie von meiner Theorie? Naja, ich meine, können Sie es glauben, dass Sir William und Ross einfach weggeschleppt und dann irgendwie, ja, wie soll ich mich ausdrücken, bearbeitet und schließlich auf der Insel wieder abgesetzt worden sind? Ja, aber das ist doch ganz unbegreiflich. Da haben Sie recht, das ist es ja, aber ich bin überzeugt davon, so ist es geschehen, ganz bestimmt. Und ich wollte nur, Sie hätten die beiden gesehen oder gehört. Auf alles hatten Sie eine Antwort parat. Nur ein einziges Mal wurde Ross unsicher, als ich ihn nämlich nach dem Brief fragte, den er an Sir William geschrieben hat. Und haben Sie nach dem Schädel gefragt? Ja, natürlich habe ich das getan. Aber er behauptet, er wisse nichts davon. Ja, aber wie ist denn das möglich? Wir haben doch festgestellt, dass er ihn aus den Pyrenäen mitgebracht hat. Ja, das haben wir festgestellt. Genau genommen haben mich schon die ganze Zeit zwei Dinge beschäftigt. Stört es Sie, wenn ich rauche? Nein, bitte. Einmal das Verhalten von Ross, bevor er in die Klinik eingeliefert wurde. Und zu anderen die Tatsache, dass wir auf dem Universitätssportplatz zwei Gruben entdeckt haben. Ja, ich kann einfach eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass zwei Versuche unternommen wurden, Ross zu entführen. Der erste war aber erfolglos. Ja, in dem Brief stand ja auch, dass er etwas Entsetzliches erlebt habe. Ja, aber angenommen, Sie hätten recht mit Ihrer Theorie. Was soll dann jetzt geschehen? In meinem Ministerium wage ich Sie jedenfalls nicht zu unterbreiten. Sie hätten neulich den Minister erleben sollen. Noch einmal möchte ich nicht so lächerlich erscheinen. Ja, aber wenn niemand auf Sie hören will, warum schickt man Sie dann überhaupt hierher? Sehen Sie, ich sollte Sir William Stacy finden, und das habe ich ja auch getan. Er ist auf Pentlandscarry. Aber stellen Sie sich die Reaktion vor, wenn ich jetzt offiziell berichte, er sei durch irgendeine mysteriöse Maschine dorthin verfrachtet worden. Beide, Sir William und Ross, würden es doch ableugnen. Sie sind ja überzeugt davon, dass Sie mit Zug und Boot dorthin reisten. An irgendetwas anderes erinnern Sie sich doch gar nicht. Und was wollen Sie denn jetzt unternehmen? Ja, unternehmen kann ich nicht viel, bevor ich nicht weiß, was diese Gruben hervorruft. Ja. Wenn wir nur wenigstens eine klarere Vorstellung hätten, wie dieses Ding aussieht. Cooper hat es doch gesehen. Ja, das behauptet er wenigstens. Er redet von diesem silbernen Zelt. Könnte dieses silberne Zelt, wie er sagt, nicht doch aus dem Weltall gekommen sein? Nein, also meiner Ansicht nach nein. Eine bemannte Maschine, dazu noch so mit Ausrüstung, die hätte doch von der Radarstation in Winfield beobachtet werden müssen. Und dort ist nichts festgestellt worden. Ach so, ja. Ja, und die beiden anderen Anthropologen, die verschwunden sind, Professor Farrow in Amerika und dieser Josef Svernov in Russland. Ja, ist auch wieder eine offene Frage. Ach, Miss Lomax, Ihr Vater ist... Tatsächlich? Was sucht er denn hier? Offenbar uns. Ja, Harry. Guten Tag, Dr. Gosch. Guten Tag, Professor. Nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Ja, ich bin etwas außer Atem. Ich wusste nicht, wohin Sie zum Essen gehen wollten. Habe schon alle Hotels und Restaurants abgesucht. Was ist denn passiert, Vater? Aber nichts ist passiert, im Gegenteil. Ich habe nur vorhin die Nachrichten gehört. Ein Bericht aus Moskau kam durch. Mein Freund Svernov ist wieder aufgefunden worden. Was? Tatsächlich? Wo? In der Nähe der türkischen Grenze. Wie ist er denn dahin gekommen? Das weiß offenbar niemand. Er soll unter Gedächtnisschwund leiden. Ja, er ist nicht der Einzige. Wieso? Sir William und Ross haben auch das Gedächtnis verloren. Ah ja? Jetzt wären wenigstens alle außer Farrow wieder vorhanden. Vielen Dank, Miss Lomax. Was haben Sie denn da für einen großen Koffer? Das ist mein Tonbandgerät. Ist der Herr Vater zu Hause? Ja, er ist in seinem Arbeitszimmer. Kommen Sie doch bitte. Danke. Dr. Gorch ist da, Vater. Ah. Haben Sie in London etwas über Ferro erfahren? Ja, die amerikanische Botschaft hatte bereits Nachricht, dass er heil und gesund in New Orleans wieder aufgetaucht ist. Was wollte er denn in New Orleans? Angeblich eine Studienreise machen. Und das Band, das er damals besprochen hat? Das interessiert offenbar niemanden mehr, nachdem er jetzt heil und gesund wieder vorhanden ist. Trotzdem ist es unser einziges konkretes Beweisstück. Inspektor Adams wird auch gleich kommen. Ich habe ihn gebeten, Cooper abzuholen und mit dir herzubringen. Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen, Professor. Na. Was haben Sie vor mit dem Tonbandgerät? In erster Linie möchte ich feststellen, ob wir alle bei den verschiedenen Gelegenheiten das gleiche Geräusch gehört haben. Hier habe ich Ferros Band. Ich stelle es schon mal an. Ordentlich schwierig. Aber trotzdem bin ich... Wer ist denn da? Wer ist denn da draußen? Hallo? Ist jemand da? Es ist das Geräusch, das der Inspektor und ich seinerzeit in Nottingham hörten. Stimmen Sie mir zu, dass es auch dasselbe ist, dass wir alle drei neulich Abend hier gehört haben? Ja. Ich bin eigentlich auch sicher, dass es dasselbe ist, das Cooper hörte, als er sein silbernes Zelt sah. Erlauben Sie. Lass, Vater, ich gehe schon hin. Inspektor Adams. Loch ist gerade angekommen. Einen Augenblick. Für Sie, Dr. Gorch. Wieso Inspektor denn? Adams. Adams sollte doch längst hier sein. Hallo, Inspektor. Hallo, Dr. Gorch. Wo stecken Sie denn? Dr. Gorch, wir können leider Cooper nicht auftreiben. Was? Ich bin zu seinem Haus gegangen, aber er ist nicht da. Ja, wahrscheinlich arbeitet er irgendwo. Wir haben uns überall erkundigt. Niemand will ihn gesehen haben. Er sollte heute bei einem der Bauern aushelfen, aber er ist nicht erschienen. Also offen gesagt, die ganze Sache ist mir nicht geheuer. Ja, was soll denn das heißen? Nun ja, der Zuverlässigste ist Cooper zwar nicht, aber er hat so seine festen Gewohnheiten. Ja, er geht ja zum Beispiel jeden Abend in die Kneipe, aber im Blauen Bär ist er in den letzten 2 Tagen auch nicht gesehen worden. Soweit ich feststellen kann, weiß niemand mehr etwas über ihn seit dem Morgen, an dem Sie ihn auswagten. Tatsächlich? Ich überlege mir, noch einmal zu seinem Haus zu gehen und mich dort genauer umzusehen. Ja, das ist eine gute Idee, dann komme ich auch gleich hin. Finden Sie den Weg? Ja, doch, ich glaube schon. Vielleicht wird auch Miss Lomax mitkommen. So, kommen Sie doch bitte. Darf ich auch mitkommen, Herr Inspektor? Natürlich, bitte. Wie sind Sie hereingekommen? Die Hintertür war offen, glücklicherweise. Die Haustür hätte ich auch ungern aufgebrochen. Ja, wie viele Zimmer gibt's denn hier? Nur noch das Schlafzimmer da drüben. Sehen Sie, das Bett ist unberührt. Ja. Und hier ist die Küche. Komisch. Da hat er sich schon Brot und Käse aufgeschnitten und dann nichts davon gegessen. Hm. Ja. Es sieht aus, als wäre es schon einige Tage alt. Meinen Sie nicht auch, Miss Lomax? Mhm. Auf sowas verstehen Sie sich doch besser als wir. Ja, doch. Das Brot ist mindestens 2 oder 3 Tage alt. Und der Staub liegt auch schon ganz dick hier überall herum. Und niemand kann uns einen Anhaltspunkt geben, wo Cooper sein könnte, Inspektor? Nein. Verwandte hat er keinen in der Gegend. Und so viel man hört, verlässt er auch den überhaupt nur noch selten. Aber ich werde mich noch am Bahnhof und am Omnibus erkundigen, aber wundern würde es mich doch, wenn er weggefahren wäre, ohne hinten zuzusperren. Dr. Gorch! Ja, Miss Lomax? Schnell, kommen Sie mal hierher zum Fenster. Was gibt's denn? Sehen Sie, wer da die Straße herankommt? Hinter der Hecke, da. Da ist doch der Cooper. Ja, tatsächlich, wie er leibt und lebt, Inspektor. Ja, das ist Cooper. Und sieht mir ganz so aus, als ob er wieder mal zu tief ins Glas geschaut hat. Aber der blaue Bär macht doch vor 5 gar nicht auf, oder? Naja, Sie wissen doch, er hat doch immer seine kleine Flasche bei sich. Da gehen wir ihm mal entgegen. Bin ich aber sehr gespannt, was er vorzubringen hat. Peter, was wollen Sie denn da alle in meinem Haus? Wir suchen Sie, Cooper. Ihre Küchentür war auf. So? Ja. Da rechtet sie das, bei mir einzubrechen? Schon gut, keine Aufregung. Alles, was recht immer ist. Immer mit der Ruhe, Cooper. Der Inspektor meint's doch nicht böse. Ganz im Gegenteil, wir haben uns Sorgen gemacht um Sie. Um mich? Ja, natürlich. Nur weil man mich mal 2 Tage lang nicht im Dorf gesehen hat? Seit wann ist es denn verboten, sich 2 Tage nicht zu zeigen? Naja, jetzt sind Sie ja wieder da. Wir wollten Sie nämlich bitten, zu Professor Lomax mitzukommen. Wozu denn das? Ich möchte Ihnen eine Bandaufnahme vorspielen. Was wollen Sie? Ihnen eine Aufnahme vorspielen von dem Geräusch, das Sie neulich hörten. Von Nein. dem Sie mir erzählt haben. Nein. Geräusch? Ja. Was für ein Geräusch? Sie müssen sich da noch erinnern können. Nein, ich habe nichts von einem Geräusch erzählt. Nicht, dass ich wüsste. Aber Cooper, Sie haben es sogar mehrmals gehört. Beim Verschwinden von Sir William Stacy und dann wieder, als Mrs. Milner krank wurde. Keinen Schimmer, wovon Sie reden. Auf Ehre und Seligkeit. Nur hören Sie mal zu, Cooper. Sie haben gesagt, ein Sirren war es. Wie von einem Schnellbohrer. Erinnern Sie sich denn nicht? Mit diesen Worten haben Sie es mir doch beschrieben. Nein. Hören Sie, Sie haben doch auch etwas gesehen, was Sie als ein silbernes Zelt bezeichneten. Erinnern Sie sich denn gar nicht mehr? Also ich glaube wirklich, ich muss langsam das Trinken aufstecken, wenn ich herumlaufe und solche Märchen erzähle. Aber, Cooper, Sie waren nüchtern, als Sie mir das alles beschrieben haben. Ach, ausgeschlossen. Wenn man sowas gesehen hat, dann vergisst man's doch nicht, oder? Cooper, wo haben Sie gesteckt die letzten Tage? Wo soll ich gesteckt haben? Hier, zu Hause natürlich. Bis vor einer Stunde etwa. Ich wollte mal ein bisschen an die frische Luft. Gehen Sie immer aus, ohne abzusperren? Oh, hier bei uns auf dem Land gibt's keine Einbrecher. Aber in Zukunft werde ich wohl zusperren müssen, was? So. Und jetzt haben Sie mich wohl lange genug ausgequetscht. Ich habe nämlich noch zu tun. Brauchen Sie mich noch? Nein. Gehen Sie nur, Cooper, gehen Sie. Ja. Danke. Adieu, Miss Lomax. Adieu, Cooper. Adieu, Herr Inspektor. Adieu. Ein merkwürdiges Benehmen. Ich wollte nicht dazwischenreden, aber... Ich war ja selbst dabei, als er Ihnen von dem Sirren erzählte. Warum er nur gelogen hat. Er hat nicht gelogen. Er ist auch bearbeitet worden. Cooper? Ja. Der war höchst sonderbar. Ja. Es muss neulich Nacht passiert sein, als Sie den Schrei hörten, Miss Lomax. Es wurde mir sofort klar, als wir anfingen, mit ihm zu reden. Der Ausdruck in seinen Augen, den haben wir doch auch nicht zum ersten Mal gesehen. Das gleiche wie bei Sir William und David Ross auf der Insel. Nehmen Sie doch noch ein Stück Kuchen, Inspektor. Vielen Dank, Miss Lomax. Dr. Goach? Danke, nein, danke vielmals. Vater. Nichts für mich. Danke. Ja, also Dr. Goach, bevor ich diese fantastische Geschichte über Sir William und Ross akzeptieren kann, muss ich erst einmal fragen, warum sollen sie bearbeitet worden sein? Offenbar, um gewisse Ereignisse aus ihrem Gedächtnis auszulöschen. Ja, aber warum gerade diese beiden? Und warum Cooper? In Coopers Fall scheint mir der Grund ziemlich klar. Um ihm jede Erinnerung an das Ding, das er gesehen hat, zu nehmen. Davon abgesehen ist er ja völlig normal. Und im Fall von Sir William und Ross? Da würde ich sagen, um den Schädel, den sie gefunden hatten, aus ihrem Bewusstsein zu löschen. Den Fundort vor allem und wahrscheinlich auch die Schlussfolgerungen, die sie daraus zogen. Sehr bedauerlich, dass wir jetzt unseren einzigen Augenzeugen verloren haben. Nun, unser einziger ist er nicht, Inspektor. Wir haben noch einen. Wen? Mrs. Milner. Aber sie wird uns wenig helfen können in ihrem Zustand. Vielleicht geht sie inzwischen besser. Ich wollte sowieso heute einmal zur Klinik hinausfahren und mich wieder mit Dr. Reed unterhalten. Heute Abend noch? Ja. Das ist aber schade. Vater, ich hatte gehofft, Sie würden zum Abendessen bei uns bleiben. Ich komme nachher auf dem Heimweg noch einmal vorbei, wenn ich darf. Ich kann nur sagen, viel Glück bei Ihrer Expedition. Das werde ich auch brauchen. Ich habe nämlich das Gefühl, ich kann jeden Augenblick nach London abgerufen und mit einer neuen Aufgabe betraut werden. Wenn ich diese Sache je wirklich klären will, dann ist Mrs. Milner wahrscheinlich meine letzte Chance. Tja, unsere unseren Aufzeichnungen hier auf dem Krankenblatt nach, Dr. Goetsch, hat sich Mrs. Milners physischer Zustand wesentlich gebessert. Das ist ja sehr Puls, schön. Temperatur, Atmung, alles ist wieder mehr oder weniger normal. Ja, sehe ich, ja. Sie ist natürlich immer noch nicht ganz klar, deshalb konnte ich auch noch keine Fragen stellen. Ja. Aber ich habe mir doch jetzt verschiedene Behandlungsmethoden zurechtgelegt. Ich könnte mir zum Beispiel denken, dass sie zum Erfolg führen könnten. Man müsste eben nur mehr über die Ursachen dieses Schocks erfahren. Ja, sehen Sie, Doktor, genau das, die Ursache nämlich, die möchte ich feststellen. Aber ich weiß lediglich, dass vielleicht ein merkwürdiges Geräusch mitspielt. Geräusch? Von dem Geräusch habe ich übrigens eine Bandaufnahme bei mir, falls Ihnen das etwas helfen könnte. Oh ja, ja, das ist durchaus möglich. Es ist möglich, dass sie darauf reagiert und wir auf diese Weise etwas erfahren. Aber es fragt sich eben, wie schafft man die besten Voraussetzungen? Ja, ja. Also, ein Elektroschock, das wäre nicht geeignet. Ja, was käme denn sonst in Frage? Naja, vielleicht könnten wir sie in einen leichten Dämmerschlaf versetzen. Aha. Ach ja, ja, ich glaube, ich gebe ihr eine Metadrin-Spritze. Das ist meist ganz wirkungsvoll. Sie glauben, ich kann ihr dann Fragen stellen? Aber ja, wahrscheinlich. Kommen Sie, ich werde die Oberschwester gleich bitten, etwas vorzubereiten. Dann gehen wir zu ihr rauf, ja? So, keine Angst, Mrs. Milner, es tut ja gar nicht weh. Nur den Arm ruhig halten. So, schon vorbei. Haben Sie Ihr Tonband bereit? Ja, ich glaube, ich warte noch ein wenig. Wie lange dauert es, bis das Mittel wirkt? Nur ein paar Sekunden. Oh ja, ich glaube, Sie können jetzt von Anfang an zu fragen. Danke. Mrs. Milner? Mrs. Milner? Hören Sie mich? Ich weiß nicht, warum ich alle so fragen muss. Mrs. Milner? Ich bin Dr. Goetsch. Erinnern Sie sich an mich? Dr. Goetsch, ja. Ich war einmal bei Ihnen in Ogden. Wir haben zusammen Tee getrunken. Ja. Ja, ich erinnere mich. Erinnern Sie sich auch noch an den Abend, an dem Sie Inspektor Adams in Redford anriefen? Inspektor Adams? Ja. Sie kamen aus dem Dorf zurück und entdeckten, dass Sir Williams Haus durchstöbert war. Ja, ja. Da war alles drunter und drüber, drunter. Und ich bin doch die Haushälterin von Sir William und die Haushälterin von Sir William. Und ich muss das Haus in Ordnung halten ja, ja. Und natürlich, sorgen, und natürlich. Doch Sir William verschwunden ist. Oh, das ist so schrecklich. Um Sir William brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen, Mrs. Milner. Sir William ist in Sicherheit. Wirklich? Ja. Oh, dann muss ich aber schnell alles richten. Die Betten lüften. Glauben Sie, das hat Zeit. Ich möchte, Mrs. Milner, ich möchte, dass Sie jetzt noch einmal an diesen Abend zurückdenken. Sie sind doch in das Arbeitszimmer gegangen. Und dort haben Sie etwas gefunden. Nicht wahr? Ja. Ja, das stimmt. Den Handschuh. Einen schwarzen Asbesthandschuh habe ich gefunden. Auf dem Boden. Was haben Sie mit dem Handschuh getan, Mrs. Milner? Haben Sie ihn aufgehoben? Ich habe ihn aufgehoben, habe ich ihn. Aber er ist nicht mehr da. Der ist nicht. Ich habe ihn nicht mehr. Ja, das weiß ich. Und nur sagen Sie mir, was ist aus ihm geworden? Wer hat ihn weggenommen? Mrs. Milner, hören Sie mir gut zu, bitte. Sie haben doch danach ein sonderbares Geräusch gehört, nicht wahr? Nein. Nein. Ich stelle jetzt das Gerät an. Größten Schlussfolgerung gelangen kann. So ein Geräusch wie dieses. Hallo? Ja. Ist jemand da? Ja. Ja, das kam aus dem Garten. Was haben Sie dann getan? Ich habe die Verandatüre aufgemacht. Ja? Es hat sich im Kreis gedreht. Weit. Immer im Kreis. Ja? dann ist es plötzlich stehen geblieben. Was denn? Was haben Sie gesehen? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben, Mrs. Müller. War es ein Zelt, ein silbernes Zelt? Ja, ja, ein Zelt. Ja. Und was geschah dann? Was geschah dann? Ich hab gesehen. Was haben Sie gesehen, Mrs. Milner? Oh, grauenhaft was. Oh, das war furchtbar. Das war grauenhaft. Ja, weiter kommen wir kaum mit ihr, Dr. Goetsch. Das, was sie gesehen hat, muss sie so heftig erschüttert haben, dass sich alles in ihr dagegen wehrt. Ja, das glaube ich auch. Derartige Fälle sind mir schon einige vorgekommen. Und ich muss Ihnen auch gestehen, ich halte es jetzt für gefährlich, weiterzumachen. Naja, sie wird doch schon wieder ruhiger. Es hat ihr nicht geschadet, mit Metadrin kann man sowas wagen. Das Geräusch hat sie aber doch offensichtlich gekannt. Ja, ja, also das war der Reaktion deutlich zu entnehmen. Aber was soll das alles mit dem silbernen Zelt? Was? Ach ja, das weiß ich selbst nicht. Na, sie bekommt ja auch schon wieder Farbe. Ja, also die Wirkung ist schnell überwunden. Sie wird gleich wieder ganz da sein. Aha, der Puls ist schon regelmäßig. Jetzt wird sie wahrscheinlich wissen wollen, was hier vorgeht. Passen Sie auf, als erstes wird sie fragen, wo bin ich? Oh, was? Wo bin ich? Was habe ich gesagt? Alles in Ordnung, Mrs. Milner. Ist das ein Krankenhaus? Warum bin ich hier? Ja, Sie sind krank gewesen. Aber jetzt geht es Ihnen schon wieder viel besser. Bald werden Sie wieder aufstehen können. Ja, bitte? Dr. Goetsch? Oh, Miss Lomax. Ja, ich komme eben gerade zur Tür herein. Ich bin erst von der Klinik zurückgekommen. Wie geht es, Mrs. Milner? Dr. Reed hat ihr eine Spritze gegeben, damit ich ihr einige Fragen stellen konnte. Leider habe ich nichts erfahren, was ich nicht schon wusste. Ich dachte, Sie wollten über Oakdean zurückfahren. Oh, ja, ja, ja. Das hatte ich auch vor, aber dann ist es zu spät geworden. Ja, wir mussten leider ohne Sie essen. Das tut mir sehr leid. Hoffentlich darf ich das einmal nachholen. Ja, ja, natürlich. Übrigens, der Inspektor hat ein Päckchen für Sie hier gelassen. Sein Päckchen? Ja, scheinbar von einer amtlichen Stelle. Ach ja, das ist wahrscheinlich von Kommissar Grant. Dann komme ich doch lieber noch schnell vorbei. Ich ziehe mich nur rasch um. Ich bin etwa um 10 Uhr bei Ihnen, wenn Ihnen das nicht zu spät ist. Nein, nein, kommen Sie nur. Hier ist Ihr Päckchen. Ist es das, was Sie erwartet haben? Ja, mal sehen. Es müsste eigentlich eine Probe von den Rückständen aus der Grube in Louisiana sein. Ich hatte Kommissar Grant gebeten, mir etwas davon zu beschaffen, als wir von Ferrofs verschwinden hörten. Es hat natürlich ein paar Tage gedauert. Haben Sie eine Schere bei der Hand? Moment, bitte. Bitteschön. Danke. Ja, ist ganz richtig. Hier ist die Probe. Na, wie sieht das jetzt aus? Vorsicht, sonst verschütten Sie es doch. Ja, danke. Das ist aber sonderbar. Was denn? In den vier Gruben in Nottinghamshire fanden wir ölhaltigen Sandstein. Auf der Insel, auf Patton's Garry, war es Quarz. So, jetzt schauen Sie sich das mal an. Eine weiße, kristallartige Substanz. Um das zu identifizieren, brauche ich keine Analyse. Das ist Salz. Salz? Naja, nicht ausgesprochen Salz für Ihre Rühreier, das ist ein Steinsalz. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, worum es sich handelt. Sagen Sie mal, in der Bibliothek Ihres Vaters, da muss ich doch irgendetwas über die Geologie der Orkney-Inseln und der Südstaaten der USA finden. Bestimmt, ganz bestimmt. Das müsste sich hier oben, das müsste ich in dem großen Lexikon nachschlagen. Augenblick, bitte. Ja, bitte. Ja, da haben wir es schon. In einem dieser beiden Bände müsste sich eigentlich finden lassen. Vielen Dank, Herr. Nur mal nachsehen. R, O, O, O, O, O, O, R, Orkney-Insel. So, da sind wir schon. Aha. Silikathaltiges Gestein. So, mhm. So, und jetzt Louisiana. Ja, da haben wir Lake Charles, da wohnt Ferro. Ah ja, Louisiana. Ich hab's mir gedacht. Circa 1000 Meter. Da Warum man nur immer den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, das hätte ich doch schon vom ersten Tag an wissen können. Was haben Sie denn jetzt entdeckt? Ich weiß jetzt, wo dieses Ding herkommt. Wirklich? Ja, ja. Ganz bestimmt nicht aus dem Weltall. Na, woher denn? Wo findet man Sandstein in Nottinghamshire und Quarz auf den Orkney-Inseln und Steinsalz in Louisiana? 1000 Meter unter der Erdoberfläche. Das silberne Zelt, es kommt aus dem Innern der Erde. Aber Dr. Goetsch, das ja, ist ja, doch... Ja, ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Wenn jemand vor einer Woche mir etwas derartiges erzählt hätte, ich hätte es für Hirngespinste gehalten. Und ja, trotzdem, ich bin jetzt überzeugt, Sir William Steese ist ein Führer und die der anderen Anthropologen. Ja, die kamen aus dem Innern der Erde. Und das glauben Sie tatsächlich? Das heißt glauben, es ist die einzig mögliche Schlussfolgerung aus dem uns vorliegenden Beweismaterial. Nein, es kann keine andere Erklärung geben. Jedes Mal haben wir eine Grube von 2 Meter Durchmesser und 75 Zentimeter Tiefe gefunden. In den Gruben in Nottinghamshire waren Rückstände von ölhaltigem Sandstein. Auf den Orkney-Inseln Quarz, in Louisiana in Amerika Steinsalz. Das sind alles Stoffe, die in den jeweiligen Gebieten nur in etwa 1000 Meter Tiefe vorkommen und die irgendwie oder durch irgendetwas an die Oberfläche gebracht worden sein müssen. Ja gut und schön, aber durch was denn? Also vielleicht durch eine Maschine? Naja, warum denn nicht? Cooper sagte ja schon von Anfang an, ihm habe es wie ein schneller Bohrer geklungen. Schön, vielleicht ist es ein Bohrer, ein außergewöhnlich hochtouriger. Es wäre doch denkbar, dass sich Sandstein oder Quarz oder Steinsalzstaub am Meißel festsetzt. Genau wie sich bei einem ganz gewöhnlichen Werkzeugbohrer Rückstände ansetzen. Während die Maschine wieder in die Tiefe zurückstößt, werden diese Stoffe zur Reinigung sozusagen abgestoßen. Ah. Durch den Rückschub entstehen dann auch die kleinen Senkungen im Boden. Aber Cooper hat doch das Ding, das er sah, als ein silbernes Zelt beschrieben. Ja, das ist richtig, aber sehen Sie mal, wenn man sich die ganze Sache einen Augenblick genauer vorstellt, dann versteht man doch, warum. Die Spitze der Maschine ist ohne jeden Zweifel kegelförmig. Im Mondschein kann das gut und gerne wie ein silbernes Zelt ausgesehen haben. Ja, soweit kann ich es mir auch vorstellen. Aber wer soll diese Maschine steuern? Nun, ein mit Intelligenz begabtes Wesen, Helen. Sogar mit außerordentlich großer Intelligenz. Ja, aber ich sehe es Ihnen an, Sie sind immer noch nicht überzeugt. Doch, doch, doch. Allmählich wird es mir schon klar. Nur ist die ganze Idee so fantastisch. Ja, das ist sie allerdings. Aber diese Theorie, die könnte doch auch vieles erklären. Zum Beispiel, warum auf der Radarstation nichts beobachtet wurde. Und wieso Sir William und Ross spurlos im wahrsten Sinne des Wortes verschwinden konnten. Nur auf diese Weise konnten sie ja auch nach Pendleton's Carry gelangen. Ja, passen Sie auf, sie wurden untergrund dorthin transportiert. Aber wenn dieses Ding wirklich von unten aus der Tiefe kommt, woher kommt es dann? Tja, hier und in Russland und in Amerika kam es an die Oberfläche. Aber woher? Ob wir das je wissen werden? Wir wissen ja sowieso nur ganz wenig über das, was sich unterhalb der Erdkruste befindet. Wenn man nur verstehen könnte, warum ausgerechnet Sir William und die anderen entführt worden sind. Oh, na ja, dafür gäbe es schon eine Erklärung. Die Wesen, mit denen wir es hier zu tun haben, wollen unentdeckt bleiben. Offensichtlich wissen sie, dass wir existieren, aber uns soll ihre Existenz nicht bekannt werden. Und nun müssen Sir William und David Ross zufällig etwas entdeckt haben und deshalb wurden sie bearbeitet. Ja, natürlich, um alles wieder aus ihrem Bewusstsein auszulöschen. Damit wäre auch das Verschwinden des Schädels erklärt. Ja, das stimmt. Überlegen Sie noch einmal, was seinerzeit in diesem Zimmer geschah. Ihr Vater untersuchte gerade den Schädel. Da gingen unvermittelt alle Lichter aus. Die Telefonleitung war gestört, mein Wagen sprang nicht an. Und kurz darauf, da hörten wir das merkwürdige Geräusch. Ja, ja. Ja, ja. Und einige Sekunden später strich etwas im Dunkeln an mir in der Küche vorbei. Ja. Ich streckte meinen Arm aus und berührte eine Hand in einem dicken Asbesthandschuh. Ja, dieser Asbesthandschuh, der hat mir viel Kopfzerbrechen gemacht. Aber Helen, ohne Zweifel muss es sich um eine Art Schutzbekleidung handeln. Sehen Sie, eine Maschine, die in der Lage ist, sich durch hunderte von Metern Gestein in die Höhe zu bohren, die muss eine außerordentliche Geschwindigkeit entwickeln und auch demnach außerordentlich heiß laufen. Ja, natürlich. Da haben Sie wohl recht. Ich muss sagen, Sie sind wirklich eine sehr dankbare Zuhörerin. Sie haben eben eine sehr überzeugende Art zu argumentieren. Ist Ihnen klar, dass ich mich unter Umständen unglaublich lächerlich mache mit meiner Theorie? Dass man mir sagen wird, ich hätte mich von einer allzu lebhaften Fantasie mitreißen lassen? Nein, also den Eindruck habe ich ganz und gar nicht. Aber Meinem Vater bringen Sie es bitte schonend bei, ja? Er wird interessiert zu hören, ganz bestimmt. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, Dr. Goetsch. Man muss natürlich jede mögliche Lösung ins Auge fassen. Ich habe mir auch schon viele Gedanken gemacht über die Ereignisse der letzten Woche. Ihre Erklärung der Gruben ist zweifellos fundiert. Glauben Sie das wirklich, Professor Lomax? Du stimmst also Dr. Goetsch zu, Vater? Mit Vorbehalt. Der schwache Punkt Ihrer Theorie ist diese Maschine. Wie kann ein Ding, das in der Lage ist, Menschen zu transportieren, sich durch hunderte von Metern undurchdringlicher Felsen zur Oberfläche bohren? Die Schwierigkeiten eines derartigen Unterfangens sind enorm. Fragen des Drucks, des Materials, des Treibstoffs. Naja, offenbar sind diese Probleme aber alle gelöst, Professor. Von wem? Ja, aber das ist doch... Sehen Sie mal, Professor... Der Schädel, den ich Ihnen zeigte, den Ross in den Pyrenäen gefunden hat, der hat Sie doch selbst verblüfft. Allerdings. Sie äußerten doch damals die Ansicht, dass gewisse Charakteristiken darauf hinweisen, dass es der Schädel eines Menschen sei, der in seiner Entwicklung unserer Zeit vielleicht, naja, 1 Million Jahre voraus ist. Aber das war doch reine Hypothese. Oh nein, nein, nein, Sie sagten gerade selbst, dass man jede Möglichkeit ins Auge fassen muss. So, und jetzt möchte ich gerne Folgendes wissen. Könnte ein solcher Mensch... heute existieren. Heute? Ja. Tja. Unter gewissen Umständen? Doch, doch. Schon. Ja, unter welchen Umständen? Ja, angenommen... angenommen, eine Zivilisation wie die unsere hätte vor der letzten Eiszeit existiert, dann könnte ein solcher Mann ohne Zweifel die Erde heute bewohnen. Aber tatsächlich ist der Mensch erst während der letzten Eiszeit entstanden. Vorher existierte er nicht. Ja, sind Sie dessen so sicher? Sicher? Anthropologie ist keine Mathematik. Was vor 1 Million Jahren geschehen ist, kann niemand mit Sicherheit wissen. Sehen Sie, und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Während der letzten Woche sind hier merkwürdige, unerklärliche Dinge geschehen. Hier und in anderen Teilen der Welt. Wenn wir eine Erklärung zu finden hoffen, dann... Ja, ja, dann müssen wir ohne Vorurteile an die Probleme herangehen. Wir müssen sogar Ideen akzeptieren, die uns auf den ersten Blick hanebüchen vorkommen. Die exakte Wissenschaft... Na ja, gut, ich weiß, das ist eine höchst unwissenschaftliche Einstellung. Nein, bitte sprechen Sie weiter, Dr. Goetsch. Also gut, zunächst einmal dieses Geräusch, das wir immer wieder hörten, das ist doch keine Fantasterei. Das habe ich gehört, Sie haben es gehört, der Inspektor hat es gehört und es... Sehen Sie, es ist doch ein Geräusch, eines Dings, das sich mit höchster Geschwindigkeit dreht. Ja, das halte ich für möglich. Na ja, sehen Sie, und die Gruben, die wir gefunden haben, sind auch durchaus handgreiflich. Und die Rückstände beweisen einwandfrei, dass die Maschine aus einer Tiefe von 1000 bis 1500 Metern heraufgekommen sein muss. Dass ein mit Intelligenz begabtes Wesen in diesen Tiefen hausen soll, nun gut, damit sich abzufinden ist nicht leicht, aber alles weist darauf hin. Sehen Sie, meiner festen Überzeugung nach sind Sir William und David Ross vorsätzlich entführt worden. Aber inzwischen sind sie ja wieder in Sicherheit. Ja, das stimmt, ja. Sämtliche Verschwundenen sind inzwischen wieder aufgetaucht. Aber keiner erinnert sich, wo er gewesen ist, noch was mit ihm geschah. Sie verhalten sich zwar durchaus normal, aber sie haben Lücken in ihrem Gedächtnis erlitten, die ihnen ohne jeden Zweifel bewusst und in voller Absicht beigebracht wurden. Ja, ja. Ja, aber wie stellen Sie sich das vor? Naja, ich weiß auch nicht. Vielleicht oder naja, wahrscheinlich sogar durch eine Art Hypnose. Mein Eindruck ist, dass Sir William und David Ross den Schädel eines dieser Wesen in den Pyrenäen gefunden haben. Beide behaupten jetzt aber, als ich sie danach fragte, nichts davon zu wissen. Also war das Erlebnis aus ihrem Gedächtnis ausgemerzt worden. Warum? Der Grund ist naheliegend. Sir William hat die Bedeutung des Schädels erkannt und Farrow und Svernoff haben vielleicht ähnliche Entdeckungen gemacht. Ja, naja, natürlich. Sie Entdeckungen, die beweisen würden, dass diese Wesen tatsächlich existieren. Ja, aber falls wirklich solche fortschrittlichen Wesen existierten, warum sollten sie dann unter dem Erdboden leben? Ja. Ja, warum? Wer weiß. Tja. Und was wollen Sie jetzt tun, Dr. Goetsch? Das Einzige, was ich tun kann, meinem Vorgesetzten im Innenministerium so bald wie möglich Bericht zu erstatten. Es ist zwar schon sehr spät, aber ich glaube, ich sollte noch heute Abend nach London zurückfahren. Darf ich vielleicht einmal telefonieren? Ich will mein Hotel in Redford verständigen. Ja, gewiss, Sie wissen ja wo. Ja, vielen Dank. Ich habe nicht einmal das Freizeichen. Na, versuchen wir es nochmal. Warten Sie. Ich mache Ihnen Ihr Licht. Das Licht funktioniert schon wieder nicht. Helen, was ist denn los? Das Licht in meinem Arbeitszimmer ist wieder ausgegangen. Dr. Koch. Ja, ich weiß, was Sie denken. Genau wie das letzte Mal, als der Schädel verschwand. Was kann das bloß mit dem Licht zu tun haben? Moment mal, ich habe eine Idee. Sind alle Türen und Fenster versperrt? Ich glaube schon. Ja, schauen wir lieber mal nach. Ja. Sagen Sie, Miss Lomax, haben Sie irgendetwas im Haus, womit wir Licht machen können? Kerzen zum Beispiel? Kerzen leider nicht. Aber unter der Treppe, da stehen zwei Petroleumlampen. Ja gut, das genügt. Holen wir sie. Kommen Sie hier entlang. Haben Sie sie? Ja. Ja, großartig. Zugesperrt ist alles, Dr. Gold. Sehr schön, sehr schön. Wohin soll ich die Lampen bringen? Warten Sie mal, wir stellen sie zunächst hier auf den Boden, hier in der Diele. Was gibt's? Ich glaube, ich höre jemanden da draußen. Was kann das? Ja, da kommt doch jemand aufs Haus zu. Was kann denn das sein? Psst. Keine Angst. Überlassen Sie das mir. Wer ist da? Ich bin's, Inspektor Adams. Es ist nur der Inspektor. Was ist denn hier los? Ich habe geklingelt, aber die Klingel, die funktioniert anscheinend nicht. Was führt Sie denn hierher, Inspektor? Ach, Dr. Gutsch, ich habe vorhin ein Paket für Sie. Ja, das habe ich bekommen, und? Jetzt war ich auf der Heimfahrt und einmal geht mein Wagen nicht mehr. Ich sitze fest unten am Fuß des Hügels. Ich wollte eigentlich nur bitten, ob ich mal hier telefonieren durfte. Meine Batterie, die scheint es nicht mehr zu tun. Ach, was Sie nicht sagt. So, dann kommen Sie mal ganz schleunig da rein und schließen Sie die Tür, schnell. Was ist denn hier los? Sagen Sie, was ist denn hier los, Dr. Gutsch? Haben Sie kein Licht oder was? Ja, was hier vorgeht, das weiß ich auch nicht. Ich glaube aber fast, uns steht eine Wiederholung des Erlebnisses von neulich Abend bevor. Was? Wir wollen mal zunächst hier dieses Lampen anzünden. Kommen Sie! Brauchen Sie Zünder? Nein, danke. Ich habe welche, wenn Sie mal den Zylinder hier einen Augenblick halten. Ja, natürlich. Ja. Nein, der Docht ist ganz trocken. Offenbar ist gar kein Petroleum in den Lampen. In der anderen auch nicht? Nein, das ist genau das Gleiche. Das ist aber dumm. Im Schuppen draußen, da muss noch was. Nein, hier geblieben, sage ich. Sie dürfen nicht hinausgehen. So, und jetzt gehen Sie bitte mit Ihrem Vater hinauf in den ersten Stock. Aber bitte. Ja, bitte tun Sie doch, was ich Ihnen sage. Hören Sie, Dr. Gutsch, hören Sie! Ja. Ja, das habe ich gewusst. Miss Lomax! Sagen Sie, die Hecke um Ihr Haus, das ist doch Ginster. Ja, ich glaube schon. Na, Gott sei Dank. Ja, was wollen Sie denn tun? Machen Sie sich darüber keine Gedanken und bitte bringen Sie jetzt Ihren Vater hinauf. Und zwar gleich, schnell, machen Sie schnell. Na ja, wie Sie sagen. Und Sie bleiben oben, bis ich Sie rufe. Verstehen Sie das? Was soll das alles hier? Ja, Sie werden jetzt staunen, Inspektor. Hm? Ich habe nämlich entdeckt, wo diese Maschine herkommt. Nein, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Aus dem Innern der Erde. Was sagen Sie, aus dem Innern der Erde? Ja, keine Fragen jetzt. Falls wir nicht dasselbe Schicksal erleiden sollen wie Sir William und Ross, müssen wir schnellstens genaue Maßnahmen treffen. Passen Sie auf. Tun Sie genau, was ich Ihnen sage. Haben Sie Zündhölzer dabei? Ja. Gut. Jetzt warten Sie, bis das Geräusch aufhört. Dann gehen Sie zur Haustür hinaus und nach links am Haus vorbei. Dann zünden Sie bitte die Hecke an. Was, die Hecke soll ich anzünden? Warum denn das? Um meine Theorie zu beweisen. Ich erkläre Ihnen das später. Aber wird sie denn überhaupt brennen? Was denn? Ginster brennt doch leicht. Kommen Sie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Es kommt auf jede Sekunde an. Los! hier. Ganz gutes Feuer, was, Dr. Coach? Das brennt wunderbar. Hören Sie? Da ist es wieder. Ja, ja. Ich hab mir doch gedacht, das würde Sie zurückschrecken. Wenn auch nur für einen Moment. Aber wen denn zurückschrecken? Kommen Sie, wir gehen zurück ins Haus. Ich werde Ihnen gleich alles erklären. Aber das ist doch nicht zu fassen, Dr. Goetz. Trotzdem, nach diesem Experiment gerade habe ich nicht mehr den geringsten Zweifel. Warum wollten Sie eigentlich die Hecke anziehen? Einen Augenblick mal, ja. Miss Lomax, Herr Professor. Ich hab's gesehen. Bitte kommen Sie noch herunter. Die Maschine gesehen. Was denn tatsächlich? Ja, vorne aus dem Schlafzimmer. Ja, sie kam auf der Wiese drüben zum Vorschein. Wir haben es ganz deutlich gesehen. Wie sah das Ding aus? Oh, genau wie Cooper es beschrieben hat, nicht wahr? Kegelförmig. Ja, es drehte sich mit großer Geschwindigkeit. Ja, ja. Dann kam es zum Stehen. Aber sobald die Hecke, das heißt, sobald Sie die Hecke angezündet hatten, begann die Drehbewegung wieder und es verschwand. Und es verschwand. Und an der Stelle, wo es an die Oberfläche kam, hinterließ es eine Grube. Aha, ja. Ich habe mich also nicht getäuscht. Es kommt tatsächlich von unter der Erde. Aber warum haben Sie die Hecke angezündet? Herr Professor, ich erinnerte mich an eine Bemerkung, die Sie gemacht haben, als Sie den Schädel untersuchten. Sie erwähnten, dass Sie keine Öffnungen für den Sehnerv gefunden hätten, dass diese Wesen also blind sind. Ja, blind? Ja. Blind, blind. Ja, ja, ja. Sie haben so lange im Dunkeln gelebt, dass der optische Nerv verkümmert ist. Deshalb kommt die Maschine auch nie bei Tageslicht zur Oberfläche. Aber offenbar sind diese Geschöpfe lichtempfindlich. Und das, sehen Sie, Professor, das habe ich eben gerade bewiesen. Ja, aber was wollten Sie hier? Tja. Sie wissen, dass wir Ihr Geheimnis kennen. Ja, aber wie ist das möglich? Woher wussten Sie es? Woher wussten Sie von Sir William und den anderen Anthropologen? Sie müssen ohne Zweifel eine ganz unheimliche Form von Instinkt entwickelt haben, da Sie nicht sehen können. Heute Nacht kamen Sie hierher, um uns zu bearbeiten. Vielleicht versuchen Sie es nochmal. Nein, nein. Moment, Moment, das ist gar kein Grund zur Panik. Als erstes müssen Sie beide jetzt Obdin verlassen. In London sind Sie sicherer. Meinen Sie heute Nacht noch? Ich würde es für ratsam halten, Herr Professor. Sie nicht auch? Ich nehme Sie mit und suche Ihnen noch heute ein Hotel. Für wie lange denn? Für ein paar Tage wenigstens, würde ich sagen. Das hängt aber von der weiteren Entwicklung ab. Gut, dann packe ich jetzt schnell unsere Sachen zusammen. Kommst du auch mit nach, Vater? Ja. Fangen wir schon an, meine Liebe. Ja. Ich komme gleich nach Dr. Coach. Ja. Als wir vor einer halben Stunde über diesen Schädel sprachen, meinten Sie, Ferro oder Svernov könnten eine ähnliche Entdeckung gemacht haben. Möglicherweise, ja. Das ist natürlich schwer zu sagen. Ihre Bemerkung hat mir etwas ins Gedächtnis zurückgerufen. Ja? Ich sagte Ihnen doch seinerzeit, dass Svernov mir aus Russland geschrieben hat. Ja, richtig. Er hat mir bei der Gelegenheit auch einen Knochen geschickt. Das habe ich ja damals nicht erwähnt, weil das häufig vorkam. In diesem besonderen Fall handelt es sich um ein Stück eines Vorderarms. Ach. Er hatte es in den Pyrenäen gefunden. Ach, und wann haben Sie das Exemplar bekommen, Professor? Oh, vor einigen Wochen. Er hatte offensichtlich schon eine Reihe von Tests damit gemacht, aber die Resultate waren etwas unverständlich und deshalb wollte er eine ganz unabhängige Meinung darüber einholen. Ah, ja, natürlich, verstehe ich. Haben Sie den Knochen untersucht? Ja, ja. Ja, das war also offensichtlich ein menschlicher Knochen, ein sehr frühes Exemplar. Mit Bestimmtheit lässt sich das allerdings nicht so einfach sagen. Um das Alter derartiger Dinge mit Bestimmtheit festzustellen, muss man einen Fluortest unternehmen. Und dafür habe ich nicht das notwendige Gerät hier. Ich habe den Knochen daher nach London ins staatliche Labor geschickt. Ja, ja, wann war das? Nun, das war etwa vor 10 Tagen. Man erfährt das Resultat immer nach etwa 2 Wochen. Sehen Sie irgendeinen Zusammenhang zwischen dem von Ross gefundenen Schädel und dem Knochen, den Svernov Ihnen geschickt hat? Nein, nein, das nur nicht, Inspektor. Der Schädel war höchstens 2 oder 3 Jahre alt, der Knochen dagegen aus prähistorischer Zeit. Ach so. Ja, angesichts Ihrer früheren Bemerkungen dachte ich, er könnte irgendwie mit Svernovs Verschwinden zu tun haben. Naja, wenn wir nach London kommen, können wir uns ja erkundigen, ob das Resultat des Tests bereits vorliegt. Ja, ja, natürlich. So, ja, da muss ich jetzt wohl meine Tochter packen helfen. Ja, tun Sie das, Professor. Ich hätte eigentlich sehr gern, dass auch Sie mit nach London kommen, Inspektor. Ich? Was soll ich denn in London? Das wäre mir lieb, weil Sie einer der wenigen sind, die diese ganze Geschichte kennen. Sehr schmeichelhaft, Dr. Goetz, aber Ich bin jetzt genauso durcheinander wie an dem Tag, an dem Sir William verschwunden ist. Mir kommt immer noch alles wie ein böser Traum vor. Wie kann man sich sonst all diese Dinge überhaupt zusammenreißen? Das ist leider kein Traum, mein lieber Inspektor. Das ist leider ein durchaus handgreiflicher Fall. Und wir stecken mittendrin im Augenblick. Da wird man wohl seinen eigenen Augen und Ohren trauen müssen. Ja, aber es ist nicht so leicht, andere Leute davon zu überzeugen. Ich verstehe gut, was Sie meinen. Als ich gestern oder vorgestern mit Kommissar Grant am Telefon sprach und auf diese rätselhaften Dinge hier anspielte, die hier vorgehen, sagte er auch nur, Sie haben sich wohl von Gotsch beschwatzen lassen. Ah, ja. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Dr. Gotsch. Man hatte etwas den Eindruck, als hielte er Sie für ein wenig exzentrisch. Ja, das kenne ich schon, ja. Nicht, dass ich der gleichen Ansicht bin. Nein, glauben Sie das bloß nicht. Im Gegenteil, es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Das ist sehr nett von Ihnen, vielen Dank. Aber wenn ich Ihnen einen kleinen Rat geben dürfte. Ja, bitte. Naja, Sie kennen diese Regierungsstellen ja selbst am besten. Notwendiges Übel. Aber alles wollen Sie doch immer schwarz auf weiß haben. Alles muss ich doch schön säuberlich einordnen lassen in so einem Ministerium. Was man Ihnen berichtet, muss irgendwo hinpassen. Ja, das weiß ich, aber wahr ist es. Können Sie es denn beweisen? Entschuldigen Sie. Wenn ich plötzlich den Polizisten hervorkehre, ich versuche ja bloß hier die Sache vom Standpunkt des Beamten auszusehen. Wo sind denn Ihre Beweise? Zwei Leute, die steif und fest bestreiten, dass sie entführt worden sind. Ein Schädel, der nicht mehr existiert. Gruben, die auf hunderterlei Art und Weise hätten entstehen können. Rückstände, die irgendwo herkommen mögen. Ja. Und eine Handvoll Zeugen, deren Aussagen geradezu lächerlich klingen. Ja, wenn man es so hinstellt, klingt es allerdings sehr wenig überzeugend. Und darum würde ich Ihnen vorschlagen, warten Sie noch ein wenig. Aber wie lange denn noch? Na ja, bis Sie... Wie lange noch? Bis Sie irgendein zwingendes Beweisstück haben. Nun gut, was zum Beispiel? Sagen wir, eine Fotografie oder... Aber... Wie sollen wir die hier herbeischaffen, Inspektor? Wir können doch nicht wissen, wo oder wann diese Maschine wieder an die Oberfläche kommt. Wenn uns diese Geschöpfe wirklich bearbeiten wollen, dann werden sie es ganz bestimmt noch einmal versuchen. Ja, da haben Sie recht, das allerdings. Sehen Sie, und darum ist es auch wichtig, dass wir alle nicht länger hier bleiben. Ist leichter gesagt als getan. Ich kann doch nicht so mir nichts, dir nichts hier mein Büro im Stich lassen. Nehmen Sie sich ein paar Tage Urlaub. Geht das nicht? Nein, nicht so schnell, leider. Aber hier zu bleiben ist möglicherweise riskant für Sie. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Dr. Gotsch. Ich weiß mir zu helfen. Aber lassen Sie mir auf jeden Fall Ihre Londoner Telefonnummer hier, bevor Sie abfahren. Dann kann ich Sie anrufen, falls es etwas Neues zu berichten gibt.